Geocachologie. Wie? Schon wieder podcasten? Na, es gibt doch einiges zu berichten. Hört sich das überhaupt einer an? Ausgenommen Geheimdienste, die dafür bezahlt werden? Laut Statistik wurde es ein paar Mal heruntergeladen. Aus Versehen? Och, wir haben auch die ersten Facebook-Likes. Aber keine Kommentare? Ja, das hat auch was Gutes. Keine Post, keine Rechnung. So kann man das auch sehen. Mit was fangen wir denn heute überhaupt an? Der Hotzenplotz-Multi. Okay, das ist GC4P8MK. Der liegt bei Niedenstein-Ermetheis im Langenberg. Wir haben das schöne Novemberwetter genutzt und uns auf die Suche nach der Kaffeemühle gemacht. Davon gibt es dann auch noch einen kleinen Mitschnitt und den können wir uns jetzt erstmal anhören. Ja, dann ist es da, oder? Ja. Das macht 20 Meter. Ach so. Wenn man es genau nimmt. Ja, dann nehmen wir das doch mal genau. Ja. Ja, das Laub macht es auch nicht besser. Der hier ist cool, den hätte ich genommen. Ach, das ist von Fluglicht, ne? Ja. Ja, ja, das ist immer, das war das letzte Mal schon so. Ne, ein bisschen tricky gewesen, das will ich nicht anfassen. Ist denn hier was? Ja, siehst du, ist doch pilzig. So ein Baumpilz. Muss mir mal ein Stöckchen holen, um das Laub zur Seite zu machen. Wenn uns jetzt hier einer sieht, vielleicht ist es doch der. Ich geh mal gucken. Ich guck mal hier weiter. Ach, guck an. So. Ganz toll gemacht. Vermutung ist manchmal doch besser als Koordinaten. Doppeltarnung. Was Koordinaten waren weiter unten? Ja. Aber es springt halt sehr. 10 Meter, 18 Meter habe ich. Und zwar genau auf dem Weg. Dann nimm doch hier mal Koordinaten, dann kannst du ihm die senden. Ja, das ist ja schön ekelig. Boah, ich hab's. Hier braucht man vielleicht eine Pinzette. Oder kleine Finger. Oder Geschick. Alles, was ich heute nicht mit habe. Das ist schimmelt natürlich, ne? Das ist jetzt nicht für die Ewigkeit hier. Es ist ein bisschen ekelig. Es ist, ja, ist nicht schön. Es ist ja total verschimmelt. Das wird auch nicht besser werden. Also ich krieg's nicht raus, aber ich kann es jetzt lesen. Hallo, Räuber Hotzenplotz. Hat irgendwas gestohlen. Hilfst du mit? Vielleicht weißt du es. Ja, keine Ahnung. Und ich stecke den jetzt so hochkant rein, damit man den rausziehen kann. Guck mal so. Ja. Ein Würmchen und ganz viele schöne Pilze. So, jetzt haben wir sie wieder versteckt. Die Finger sind rot, weil die Dose abfärbt. Und verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten hier den durchgehen. Ja, ungefähr da parallel in die Richtung geht. Oder ein Stück da hoch. Da oben, ja. Also hier so ein bisschen diagonal. Das ist da eh noch vor dem Weg, sehe ich gerade. Ja, aber ja, weiter. 100 Meter in die Richtung. Ah, ich sehe schon was. Da. Ja. Genau. Ja, das ist ein durchgängiges Prinzip. Jetzt hoffe ich mal, dass meine Finger hier passen. Dann sieht mir das nur das Ding in die Kippe. Die Koordinaten sind gut. Ja, hier ist auch gut eingesteckt worden. Ich habe Omas Kaffeemühle weder gefressen noch gesehen, fragt die Prinzessin. Koordinaten. Ja. Da ist eine Spinne mit drin. Ah, und hier so eine Kellerassel. Das waren die ersten zwei Stationen von insgesamt 5 und einem Ziel. Es war eine recht gute Wegführung mit recht moderaten Steigungen. Von daher kann man es wirklich empfehlen, das auch mit Familie oder mit kleinen Kindern zu machen. Wie von Fluglicht schon gewohnt, zum Beispiel auch bei Janosch kommen wir finden einen Schatz, GC4EVK2, sind die Stationen sehr schön gestaltet. Ja, und hast du schon gesehen, da gibt es jetzt auch noch einen Bonus zu der Runde. Ne, ist mir nur gerade aufgefallen, aber wo wir da waren, gab es noch keinen Bonus. Ne, der ist ganz neu, den gibt es erst seit dem 11., ne? 11.11. Ja, Hotzenplotz-Bonus, gerade entdeckt. GC4RXXT. Also wir müssen nur noch mal zum Finale zurück, um uns die Koordinaten für den Bonus rauszusuchen, ja, denn super. Die sind jetzt wohl scheinbar da erst versteckt worden. Wie ja, praktisch. Hier steht, wenn du diesen Cache machen willst, musst du erst Kasper helfen, Großmutters Kaffeemühle aus den Fängen des bösen Hotzenplotz zu befreien. Das haben wir gemacht, aber allerdings glaube ich eher, dass das Krokodil die geklaut hat, so nass wie es war. Zum Dank wird sie dich zum Kaffee einladen. Mhm. Also vermute ich doch mal, dass es Kaffee und Kuchen beim Owner gibt anschließend. Ist anzunehmen. Ja, wenigstens müssen wir nicht das Ganze nochmal laufen. Ja, das habe ich auch schon befürchtet. Der Hotzenplotz ist ein Multi oben in der Gegend. Genau daneben liegt auch noch einer. Ein Jubiläumscache. Ja, Jubiläumsmulti. Ein Multi zum 0,5 km von Bassi, glaube ich. Die kleine Runde zum Jubiläum, Bassi 0,5 km. Ah, okay. GC4K2YA. Dies ist ein Cache für Premium-Mitglieder. Bei der kleinen Runde ist auch ein Parkplatz angegeben. Da der Hotzenplotz ganz in der Nähe ist, bietet es sich fast an, sie beide zu verbinden, weil der Hotzenplotz eigentlich so mitten im Wald beginnt. Ja, schlecht zu erreichen und man kann eigentlich vor Ort nicht parken. Kann man das beides schön miteinander verbinden. Und da haben wir auch einen kleinen Mitschnitt. Station 1, also S1. Wie viel Meter hast du? 50. Schön hier. Mhm. Ja. Vielleicht, weil da ein Steinchen drunter ist. Aber... Ein Handschuh, komm. Ah ja. Jeder einen, ich nehme mal den rechten und links noch das Gerät in der Hand. Ist das in Ordnung? Ja. Nass werden sie eh, aber da sind Gitter da. Ja, hast du gesagt. Ratlosigkeit, das wäre jetzt äußerst schlecht, weil hier hat jemand seinen Gartenschnitt abgelegt. Da drüben sieht aus, als ob jemand sein Katzenklo da ausgeleert hätte. Ja. Ich sag ja, so ein komisches Granulat. Ja. Ja, wie sind denn hier die Koordinaten? Jetzt wieder 5 Meter. Eben waren es auf der Straße sind es zwischen diesen beiden ein plus 1 Meter. Plus 1. Geht's von da aus nach links oder nach rechts entscheiden. Im Moment zeigt er wieder 5 Meter nach da unten an. Deswegen geben wir jetzt hier die ganzen Bäume alle ab und da unten den Sockel, den Betonsockel, da kann man drunter fassen. Mal gucken. Ja, da gucke ich gleich nochmal. Weil da kann man auf jeden Fall drunter fassen. Ja, das ist. Ich gehe mal darüber. Kann ich mir nicht vorstellen, hier ist eh gar nichts. Ach doch. Ja, tief ohne Ende. So schwierig kann es ja nicht sein. Das ist von der Schwierigkeit her. Jetzt zeigt er einen Meter in die andere Richtung. Er springt, ja, aber springen wir da hier. Und wahrscheinlich ist es ganz einfach. Und wir sehen es halt nicht. Komisch. Nein, eigentlich kann es hier nicht sein. Natürlich kann es hier nicht sein. Was soll denn das jetzt? Das ist doch der falsche Mitschnitt. Ja, das war unser erster erfolgloser Versuch, diesen Multi anzugehen. Das geht auch keinem was an. Und aus lauter Frustration hatten wir auch Log-Einträge gelesen, wo es dann hieß, dass das abwechslungsreich gestaltete Stationen sind, die sich gut finden ließen, aber halt nicht von uns. Und beim zweiten Versuch ging es ja dann auch besser. So, zweiter Versuch. Ja, hier ist es. Ja, war die jetzt so weit drunter oder was? Lässt sich aber gut aufdrehen. Okay. Wir haben es falsch gesucht. Das habe ich mir auch nicht vorstellen können, wo wir jetzt überall gesucht haben hier. Ja, ja, man muss es ja auch noch finden können. Ich mache es jetzt so. Ich hoffe, das ist jetzt im Sinne des Owners. Und man muss trotzdem gut hingucken. Weiter geht's. Sehr gut. Oh, wow. Gefällt mir. Schöne Stationen. Ach, die zweite. Sehr schön. Das war richtig cool. Da lang. Jetzt wird hier geschossen. Ja. Wir brauchen doch noch so Warnwesten. Ich habe noch 80 Meter. 60, sorry. Siehste? An einem von den vielen Bäumen wahrscheinlich. Ja, bietet sich an. Da war ich doch eben gerade. Ja, dann setze die Zahlen ein. A, B, A plus D. A plus D ist... Also hier ist jetzt A plus D. Was ist A? Und D minus A. Ja, habe ich? Ja, so richtig. Die eine haben wir. Ja, ich komme weiter. Noch die andere. Dann D, A, B minus A. B minus A ist... Mhm. Dann haben wir das. Mhm. C kommt gar nicht drin vor. A, D, D, A, B, A... Nee, C kommt nicht drin vor. Gucken wir mal, ob die Koordinaten stimmen, wo das ist. Mhm. Out of order. Wie viele Meter sind es dahin? Moment, das geht nicht. Ich muss erst den Zielpunkt finden. Das passt. Ja. Am besten ist, wir gehen hier weiter. Ja, da geht auch der Weg weiter. So, hier geht es jetzt einigen Getier wohl an den Kragen. Wir bleiben schön auf dem Weg. Ja, aber ich meine, soll ich jetzt meine Kopflampe anmachen? Was? Ja, kann ich machen. Hier. So. Blinken will ich aber nicht. Also es hing nichts, wenn hier jetzt ein Schild steht, dann brechen wir die Sache ab. Aber das ist auch noch weiter unten. Ach, der läuft da. Ja, da läuft jemand. Na, die haben da ein Reh geschossen. Mhm. Ja, diese Station wurde von einem Jäger belagert. Siehst du, jetzt hat uns der Jäger auch gleich gesagt, dass wir unpassend gekleidet sind. Nee, ich will es nicht kaputt machen. Und jetzt kommt hier die ECGA zur aus. Rüstung. Ich bin noch zweimal im Finger gestochen, jetzt habe ich sie auch nicht raus. Ich kann die letzten zwei Zahlen lesen. So, bitteschön. So, hallo, kleine Runde zum kleinen Jubiläum. So, Station 4, das Finale findest du bei. Gut. Willst du es eingeben, oder? Ja, hast du den Hund fest, oder? Gut. Na, sicher dort. Super, weißt du, machst ein Foto, klippt das Ding hoch. Kannst du dich ja auch gleich. Hast du noch eine Hand frei? Weil ich habe keine mehr frei, wenn ich die Dose halte und vielleicht noch ein Foto mache und du dann schön den Daumen auf den letzten Zahlen hast. Sehr schön. So, jetzt haben wir das wieder da reingetan. So. 150 Meter. Schneegänse im Tiefflug. Das ist tatsächlich ein Weg. 14 Meter. Wir sind noch 2 Meter weiter wahrscheinlich. Ja, wir sind jetzt sogar schon etwas drüber. Also in dem Bereich angeblich links. Das Finale, ach, das ist noch gar nicht das Finale. Doch, oder? Ist das Finale. Das war ja bis jetzt auch sehr abwechslungsreich. Man weiß gar nicht so genau, was man sucht. Ich nehme einfach den. Tada! Geocaching-Logbuch. Ganz toll. Guck dir das an hier. Ja. Mit vom Feinsten. Edel. Handgeklöppelt. Basi hat den FTF. Wie kommt's? Juhu, endlich! Ja, hast du einen Stift? Ist kein Stift drin? Nee. Gib mir mal deinen. Große Box, kein Stift. Mit. Ich habe nur eine Pinzette mitgenommen. Ja, dann pixeln wir es rein. Wir waren auch da. Wir können mit Leuchtschrift schreiben, wir haben eine Taschenlampe dabei. Ja. Wir machen auch was rein. Ich habe nämlich den Stift nehmen wir mal wieder mit. Meine Frau verteilt gerne Werbegeschenke. Ja, müssen wir mal Stifte machen, mit Geocachologie drauf. Mit Sicherheit, müssen wir machen. Mhm. So, wir machen hier diese kleine, nette Figur hinein. So, und jetzt noch, Basi, alles Gute zum 500. Ja, ist wieder dahin. Der war gut versteckt, aber nicht für mich. Eigentlich eine gute Idee, das Verstecken war nicht gut gemacht. Und so schlecht sind die Koordinaten gar nicht, auch beim Start nicht. Aber da war halt einfach zu gut versteckt, oder... Die kommen da irgendwo wieder raus. Das ist gut. Start war... Da. Da, genau. Und so stehen wir auf der Höhe. Ja, ja. Dann sind wir richtig. Gut. Mal alles gesagt. Ja. Dass die Runde nett war. Ja. Und dass man die verbinden soll. Ja, gut zu laufen sind. Sind beide gut zu laufen. Ja, das ist schön. Die andere ist unten ein bisschen verwachsen, okay. Also die vom... Beim Finale da muss man dann schon ein bisschen geländentauglicher sein. Das wurde aber immer besser. Ja. Ja, das war auch immer nur so ein kurzer Abschnitt. Zwischendrin. Bisschen viel Laubgeruschel auf dem Band, aber es ist... Und nass war es halt. Ist halt Herbst. Ja. In diesem Sinne... Macht was draus. Schluss, Ende, aus. Jetzt sag ich nichts mehr. Kannst du nochmal den Anfang geben, dass ich... Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Bezug auf irgendwas... Ja.